siebente Bitte. Worum bitten wir in der siebenten Bitte, sondern erlöse uns von dem Übel? Da bitten wir Gott, dass er uns vor allen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Übeln bewahre, so wie in der Heiligen Messe, nach dem Paternoster, wird es auch so gesagt, ganz besonders vor dem größten Übel, nämlich vor der Sünde und ihrer Strafe, der ewigen Verdammnis. Amen.